in stiller Nacht und monogamen Betten denkst du dir aus, was dir am Leben fehlt. Die Nerven knistern, wenn wir das doch hätten, was uns, weil es nicht da ist, leise quält. Du präparierst dir im Gedankengang das, was du willst, und nachher kriegst du es nie. Man möchte immer eine große Lange und dann bekommt man eine kleine dicke Silberie. Sie muss sich wie in einem Kugellager in ihren Hüften biegen, groß und blond. Ein Pfund zu wenig und sie wäre mager, wär je in diesen Haaren sich gesund. Nachher erliegst du dem verfluchten Hang der Eile und der blonden Fantasie. Man möchte immer eine große Lange und dann bekommt man eine kleine dicke Silberie. Man möchte eine helle Pfeife kaufen und kauft die dunkle. Man möchte jeden Morgen Dauer laufen und tut es nicht, und tut es nicht beinah. Wir dachten unter kaiserlichem Zwang an eine Republik, und nun ist die. Man möchte immer eine große Lange und dann bekommt man eine kleine dicke.